Okay, das erste Angebot oder die erste Forderung liegt auf dem Tisch. Jetzt geht es eigentlich ums Verhandeln. Es geht darum, einen Ausgleich herzustellen zwischen den unterschiedlichen Anforderungen und um alle Nebenbedingungen. Es geht ums Teilen. Wie Sie mit Angeboten und Forderungen umgehen. Als erstes, wenn Ihr Verhandlungspartner ein Angebot gemacht hat, bedanken Sie sich. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für diesen ersten Schritt in Richtung einer Lösung. Sagen Sie jedoch nicht gleich Ja. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie eine Forderung aufstellen oder ein Angebot machen und Ihr Verhandlungspartner geht sofort darauf ein? Akzeptieren Sie eine Forderung auf keinen Fall direkt und ohne Gegenwehr. Sie geben damit das klare Signal, da ist mehr drin. Paraphrasieren Sie das Gesagte und stellen Sie eine Gegenforderung auf. Sie wollen also, dass ich Ihnen 120 Tage Zahlungsziel einräume? Wenn Sie mir einen Umsatz X für dieses Jahr garantieren, kann ich Ihnen beim Zahlungsziel sicher entgegenkommen. Ich habe einige exzellente Verhandler erlebt, die ein Angebot oder eine Forderung schweigend und völlig regungslos hinnehmen. Dies führt auf der Gegenseite meist zu unguten Gefühlen und einem Abmildern der eigenen Forderungen oder einem Nachbessern des Angebotes. So werden mit einfachsten Mitteln weitere Zugeständnisse erreicht. Andere wiederum atmen hörbar durch die Zähne ein, flinschen und geben dann ein gedehntes »Okay« oder auch »Na gut« von sich und fixieren ihr Gegenüber dabei mit einem fragenden Blick. Das Ergebnis ist meist das gleiche wie oben beschrieben. Suchen Sie sich eine solche Standardreaktion. Üben Sie sie ein und wenden Sie sie an. Suchen Sie etwas, das zu Ihnen und Ihren üblichen Reaktionen passt und probieren Sie es aus. Und bevor Sie das bei Ihren Kunden üben, kommen Sie lieber in den Workshop und üben dort mit mir gemeinsam. Sagen Sie jetzt nichts Falsches. Das Angebot ist zu gut, um wahr zu sein. Plappern Sie jetzt nicht einfach drauf los vor lauter Freude. Die Forderung empfinden Sie als unverschämt? Sagen Sie jetzt nichts, was Sie gleich bereuen werden. In beiden Fällen. Halten Sie die Klappe, holen Sie Luft, zählen Sie bis 7, dann antworten Sie. Egal ob erstes Angebot oder erste Forderung oder mitten im Rennen, nennen Sie auf keinen Fall und niemals eine Preisspanne. So schnell können Sie das Geld nicht verdienen, wie Sie es damit wegwerfen. Was hindert Ihren Verhandlungspartner daran, sich das günstigere Ende herauszupicken? Nehmen wir eine fast alltägliche Situation. Sie wollen Ihren Gebrauchtwagen verkaufen und haben ihn mit Verhandlungsbasis 8.500 Euro inseriert. Ein Interessent kommt, inspiziert das Auto und drängt Sie, ein Angebot unterhalb Ihrer Verhandlungsbasis zu nennen. Wenn Sie jetzt sagen, so 7.000 bis 8.000 soll er schon noch bringen, sind Sie schon bei 7.000 angelangt. Damit sind Sie ja zufrieden. Haben Sie ja gerade gesagt, nicht wahr? Und ein cleverer Autokäufer wird Sie davon noch weiter runterhandeln. Überlegen Sie, ob es in einer solchen Situation überhaupt sinnvoll ist, ohne ein Angebot des potenziellen Käufers gleich die erste Preisforderung zu reduzieren. Und damit sind wir beim Thema Konzessionen. Wenn die Macht annähernd ausgeglichen ist und es mehr als nur den Preis zu verhandeln gibt, dann werden für ein Win-Win beide Seiten im Laufe der Verhandlung Zugeständnisse machen müssen. Schon in der Vorbereitung der Konzessionen habe ich darauf hingewiesen. Geben Sie niemals etwas ohne Gegenleistung weg. Fordern Sie für jede Konzession, die Sie machen, ein Entgegenkommen Ihres Verhandlungspartners. Und achten Sie immer auf die Reihenfolge. Wenn Sie, dann ich. Nehmen wir an, Sie sitzen einem Einkäufer gegenüber, der von Ihnen einen Preisnachlass fordert. Wenn Sie mir ein Volumen X für dieses Jahr zusagen, dann kann ich Ihnen beim Preis entgegenkommen. Verknüpfen Sie jedes Angebot mit der Forderung nach einer Konzession. Nehmen wir an, Sie sind Einkäufer und eines Ihrer Hauptziele ist ein Vertrag über 2 Jahre. Wenn Sie mir einen Preisnachlass von 20% geben, dann kann ich Ihnen einen 2-Jahres-Vertrag anbieten. Achten Sie darauf, dass Sie Zugeständnisse machen, die Ihrem Gegenüber wertvoll sind, die Sie aber wenig kosten. Und verlangen Sie dafür eine Gegenleistung, die Ihnen besonders wichtig und wertvoll ist. Der kalkulierte Trick. Zelebrieren Sie Ihre Konzessionen und verstärken Sie so die Wirkung. Nehmen Sie einen möglichst großen Tischrechner mit einem großen Display mit. Wenn Sie nach einiger Diskussion Ihr erstes Angebot abgeben wollen oder wenn Sie zu finanziellen Zugeständnissen aufgefordert sind, tippen Sie erstmal einige Zahlenkolonnen in den Rechner. Am Ende steht die Zahl, die Sie gleich nennen wollen. Zeigen Sie Ihrer Verhandlungspartnerin das Display und nennen Sie dann die Zahl. Dieses Vorgehen entfaltet eine Wirkung, der man sich nur schwer entziehen kann. Das Angebot wirkt individuell kalkuliert und logisch. Die Zahl als Ergebnis einer Berechnung zu sehen, macht es schwerer, dagegen zu argumentieren. Wenn Sie jetzt auch noch sonstige Bestandteile, wie zum Beispiel Nebenkosten, in diese Berechnung mit einfließen lassen, werden Sie Ihr Gegenüber mit hoher Wahrscheinlichkeit verwirren und haben eine gute Chance auf ein weiteres Entgegenkommen. Bringen Sie zum Workshop Ihren Taschenrechner mit, damit Sie das in den Übungen ausprobieren können. Mit dem Taschenrechner bewaffnet sollten Sie sich auch davon verabschieden, Zugeständnisse in ganzen Zahlen und gleich großen Schritten zu machen, also 10, 100, 10.000 Euro, 5, 10 oder 20%. Eine kleine Geschichte dazu. Vor einigen Jahren sollte in Frankfurt ein Gelände neu überbaut werden. Und der Bauträger hat sich mit allen Alteigentümern relativ schnell auf die Ablösesumme geeinigt. Nur eine alte Dame widerstand allen Angeboten. 120.000 Mark war das erste Angebot. Dann wurden 10.000 Mark draufgelegt. Dann wurden nochmal 10.000 Mark draufgelegt. Dann wurden nochmal 10.000 Mark draufgelegt. Und so ging das ein ganzes Jahr. Und am Ende dieses Jahres stand das Angebot bei 230.000 Mark, also fast das Doppelte des ursprünglichen Angebotes. Jetzt wurde der Ansprechpartner ausgetauscht. Der ging zu der alten Dame und fragte sie, warum sie denn nicht endlich zustimmen würde. Man hätte doch jetzt endlich einen Preis erreicht, der fast das Doppelte des ursprünglichen war. Warum sie denn immer noch Nein sagen würde? Verschmitzt meinte die alte Dame. Ach, immer wenn Ihr Kollege kommt, gibt's 10.000 Mark mehr? Das heißt, da wurde eine Erwartungshaltung mit geraden, immer gleichen Beträgen geweckt, aus der man irgendwann nicht mehr rauskommt. Denken Sie daran. Sparen Sie mit krummen Zahlen Geld. Probieren Sie doch mal aus, wie es ist, wenn Sie stattdessen krumme Beträge oder Prozentzahlen nehmen, also 7,93 Euro statt 10 Euro, 6.485,18 Euro statt 10.000 Euro, 4,67% statt 5% und 16,39% statt 20%. Das spart Ihnen bei einigen Konzessionsschritten am Ende des Tages viel Geld. Wenn Sie das dann auch noch auf dem Taschenrechner zelebrieren, wirken die krummen Beträge einfach ehrlicher und laden weniger zu weiteren Forderungen ein. Wo ich mal eben 10% bekomme, ist sicher mehr drin. Wo ich hart kalkulierte 8,74% bekomme, bin ich möglicherweise schon zufrieden. Bessern Sie auf keinen Fall in gleichmäßigen Schritten Ihr Angebot nach. Wenn Sie immer wieder nochmal 10% drauflegen oder wie in dem Beispiel 10.000 Mark, entsteht daraus schnell eine Erwartungshaltung, die den Abschluss effektiv verhindert. Machen Sie Zugeständnisse stattdessen in immer kleineren Schritten. Also 8.423 Euro zum ersten, 5.070 zum zweiten, 2.386 zum dritten und für 863,57 Euro das letzte Angebot, die letzte Konzession. Bieten Sie Alternativen an. Im Ringen um Konzessionen können Sie mit Alternativen, die Sie von sich aus anbieten, besser Ihre eigenen Interessen durchsetzen. Denken Sie an Ketchup oder Mayo. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, welche der jeweiligen Alternativen Ihr Favorit ist, um die richtige Reihenfolge zu wählen. Die als zweites genannte Alternative wird doppelt so oft angenommen wie die zuerst genannte. Und verpacken Sie Ihre Alternativen in Alternativfragen. Damit können Sie gut die konkreten Bedürfnisse und Wünsche Ihres Verhandlungspartners abklären und Ihr Angebot dann darauf abstimmen. Ist Ihnen eine jederzeitige Lieferbereitschaft oder ein niedriger Preis besonders wichtig? Können Sie schon zum nächsten Ersten anfangen oder erst später? Mit dieser Frage zeigen Sie einerseits Ihr Interesse, andererseits klären Sie so elegant, wie hoch der Druck beim Bewerber ist, ohne direkt nachzufragen. Achten Sie in jeder Phase der Verhandlung auf Hinweise. Insbesondere jedoch, wenn es ums Teilen geht. Einerseits ist jetzt die erste Anspannung weg, da das erste Angebot auf dem Tisch liegt. Andererseits geht es jetzt wirklich um was. Das Thema Bluffen hatten wir ja bereits bei den besonderen taktischen Werkzeugen behandelt. Und wo ist der Bluff alltäglich? Richtig, beim Pokern. Haben Sie sich einmal darüber Gedanken gemacht, warum viele Pokerspieler Sonnenbrillen, Kontaktlinsen oder breitkrempige Hüte tragen? Wir hatten weiter vorne gesehen, wie mächtig körpersprachliche Signale sind und wie gut wir darin sind, diese zu deuten. Weniger gut sind wir jedoch darin, unsere Körpersprache bewusst zu steuern. Es braucht viel Übung, sich nicht durch die eigene Körpersprache zu verraten. Und beim Pokern, wie auch bei anderen Karten- und Brettspielen, verraten die Augen mehr, als ihnen lieb ist. Richtig, das ist beim Verhandeln auch so. Und um sich beim Blöffen nicht zu verraten, tragen Pokerspieler ihre Sonnenbrillen oder Hüte. Das geht beim Verhandeln meist nicht. Welche Signale sendet der Körper aus? An den Augen finden sich einige Hinweise auf eine Unsicherheit oder einen Bluff. Die Pupillen weiten sich, der Blick wird starr, die Lider flattern, es wird unruhig hin und her geblickt, die Augenbrauen zusammengekniffen. Aber es gibt noch weitere Signale, die der Körper aussendet und auf die Sie bei sich und anderen achten sollten. Zum Beispiel ein Flush, das heißt eine plötzliche Rötung der Wangen, ein hektisches ständiges an die Nase fassen, Mund bedecken beim Sprechen. Ein plötzlicher trockener Mund, ein Räuspern, ein ständiges Räuspern. Oder die Adern im Schläfenbereich treten hervor. Die Atmung verändert sich. Sie sehen das Herz im Hals pochen. Ihr Verhandlungspartner bekommt Schweißausbrüche. Oder die Hände verkrampfen sich und die Knöchel treten hervor. Die ganze Körperhaltung Ihres Verhandlungspartners verkrampft. Oder schauen Sie mal unter den Tisch. Beide Beine sind unter dem Stuhl fest um die Stuhlbeine geschlungen. Wie schon weiter vorne beschrieben, handelt es sich hierbei um Hinweise, nicht um Beweise. Achten Sie auf den Kontext und darauf, ob mehrere Zeichen in die gleiche Richtung deuten. Fassen wir zusammen den Abschnitt übers Teilen. Nach dem ersten Angebot oder der ersten Forderung geht es darum, einen Interessenausgleich über alle Verhandlungspunkte hinzubekommen. Dafür ist es wichtig, die eigenen Konzessionen wertvoll zu machen und nichts zu verschenken. Individuell kalkulierte, krumme Zahlen wirken stärker als glatte Beträge, die man einfach so hinwirft.